50er geschehen. Soldaten in den Sterbe wehen. Das kunterbunte Kriegsgeschehen. Ja, sag mal, haben Sie das gesehen? Gesehen. Hochhäuser, die zu Boden gehen, Flieger, die Steine tauchen gehen, das offizielle Töten gehen, ja sag mal, haben Sie das gesehen? Mal haben Sie das gesehen, das mediale Zeitgeschehen, Soldaten in den Sterben wehen, das kunterbunte Kriegsgeschehen, ja sag mal, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Das mediale Taxieren, das mediale Votieren, das mediale Zentrieren, das mediale Krepieren. Das mediale Sezieren, das mediale Taktieren, das mediale Diktieren, das mediale Krepieren. Das mediale Agieren, das mediale Brustgehen, das mediale Dressieren, das mediale Krepieren. Es erkannt, das Fernsehen ist der Nekromant, es ist die reinste Leichenschau, auch täglich in der Tagesschau. Sehen Sie diese Bilder noch einmal in Zeitlupe? Sehen Sie diese Bilder noch einmal in Zeitlupe? Gehört. Der Mensch, der tut ganz gerne gehört, wenn er mal Not und Elend sieht, und trotzdem zieht er sich's wie Speed. Sehen Sie diese Bilder noch einmal in Zeitlupe? Sehen Sie diese Bilder noch einmal in Zeitlupe? In Zeitlupe. Mal haben Sie schon gewusst, die Menschheit fühlt der Leidenslust, der größte Kummer Lieferant, das ist das Medienwunderland, das morbide Medienwunderland, das morbide Medienwunderland, das morbide Medienwunderland, das morbide Medienwunderland. Das mediale Taxieren, das mediale Votieren, das mediale Zentrieren, das mediale Krepieren. Das mediale Sezieren, das mediale Taktieren, das mediale Diktieren, das mediale Krepieren. Das mediale Agieren, das mediale Brustgehen, das mediale Dressieren, das mediale Krepieren.